Dialog 3. Ich bekomme aber ein Zitroneneis, keine heiße Zitrone. Das habe ich falsch verstanden. Ein Zitroneneis, natürlich. Ich bringe dir das Eis sofort.